Der Stürmer. Wer gehört eigentlich zur 'Ndrangheta? Früher wäre diese Frage einfach zu beantworten gewesen. Wer die Taufe bekommen hat oder aus einer traditionellen Mafia-Familie kommt und Erstgeborener ist. Heute pflegen nicht mehr alle Clans die alten Rituale. Mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Organisation ist die Frage erst recht nicht mehr so einfach zu beantworten. Natürlich stehen Abkömmlinge von wichtigen Mafiosi sofort im Verdacht, auch ihrerseits Mitglied zu sein. Es ist aber nicht immer der Fall. Und auch deshalb ist die Geschichte von Giuseppe Scully, von seiner Mannschaft Juventus Turin von 2000 bis 2002 an den FC Crotone ausgeliehen, so interessant. Sein Opa war ein weithin bekannter Boss der 'Ndrangheta, U Tiratrito genannt, was übersetzt so viel heißt wie der, der schnell oder auch gerade schießt. Was, den mafiösen Kontext mal außen vor, kein schlechter Spitzname für den Opa eines Stürmers ist, der Scully war. Aber macht ihn das zu einem Mafiosi? Luigi sagte mir, sie hätten sich sofort gegenseitig respektiert. Scully wusste, wer er war, und andersherum genauso. Eingeladen zu seiner Hochzeit war er aber nicht, gerade wegen seiner Herkunft. Am 2. Juni 2002 hat Giuseppe Scully einen Elfmeter verschossen. Die Mannschaft von Crotone war schon abgestiegen und es stand 2:1. Scully hätte ausgleichen können, aber setzte den Ball über das Tor. Am Telefon fragte sein Cousin damals, »Haben Sie die Capacolli gebracht?« Capacollo ist eine typische kalabrische Spezialität, Pökelfleisch aus dem Nacken des Schweins. »Und wie Sie die gebracht haben, 4 haben Sie hierher gebracht, 6 gingen an Bari und Sie haben die Tarnana, einen Fußballverein, versenkt.« Die Carabinieri belauschten auch ein Gespräch Scullis mit seiner Verlobten. »Es gab einen 20er Amore. Wenn er geschossen hätte, hätte er getroffen. Ich kaufe dir ein schönes Handy.« Scully wurde vom Sportgericht für 8 Monate gesperrt. Macht ihn das zu einem Mafioso? In einem weiteren abgehörten Telefonat sagte er ebenfalls zu seiner Verlobten, »Du weißt, dass ich aus einer besonderen Familie komme. In meiner Familie sagt man nicht nein, in deiner vielleicht schon. In meiner Familie sagt man niemals nie, zu niemandem.« 2004 gewann die italienische Nationalmannschaft Bronze bei den Olympischen Sommerspielen in Athen. Alle seine Kollegen wurden in den Palast des Präsidenten eingeladen, nur Scully nicht. Alle wurden zum Cavaliere geschlagen, ähnlich dem Bundesverdienstkreuz. »Aber ich bin der Enkel von Giuseppe Morabito, einem Mafioso. In dem Moment habe ich mich nicht als italienischer Bürger gefühlt.« »Es ist ein schwieriges Verhältnis.« 2007 sagte er, »Ich bin sauber, aber jemand wollte, dass ich mein Blut leugne.« Gegen Scully wurde allerdings mehrmals ermittelt, wegen Wettbetrug, Mafia-Zugehörigkeit und Falschaussage. Sein Name tauchte auch in anderen Verfahren auf, ohne dass er selbst Gegenstand von Ermittlungen war. Von einem Gericht ist er nie verurteilt worden, in der Öffentlichkeit dagegen schon. Zugleich wurden immer wieder Kontakte von Scully zum Milieu öffentlich. So nahm er am 21. Oktober 2017 an einem Mafia-Treffen in Samarate im Umland von Mailand teil, bei dem auch Giuseppe Spagnolo mit am Tisch saß. Es ging bei dem Treffen darum, gemeinsame Strategien zu definieren und interne Konflikte zu lösen, schrieben die Ermittler. Ein Freund von Scully ist Gaetano Russo von der Security. Die beiden haben es sich gemeinsam mit ihren Frauen in Ibiza im Urlaub gut gehen lassen. Auch Gaetano Russo saß bei Luigis Hochzeit am Tisch der Harten. Er lieferte zunächst Eis an das Stadion der Crotone und organisierte dann die Jungs der Security. Mit den wichtigen Figuren des Mecna-Clans ist er bestens bekannt. Im Mai 2019 schlug Russo seinem Freund Scully einen Deal vor, den der kaum ausschlagen konnte. Er könne im Zentrum von Mailand ein Restaurant übernehmen, gratis. Russo hatte die Sache zuvor mit dem Boss Mico Mecna besprochen und dessen Platzett erhalten. Ob Scully diese Hintergründe kannte, ist nicht bekannt, aber er fand die Offerte großartig. »Wirklich? Und wo ist es? Lass es uns anschauen gehen, Kumpan, los! Wir machen das, Kumpan!« Die Frage bleibt, was macht einen Mann heute zu einem Mafioso?